Mich quält ein leises Angstgefühl. Von Pödefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mich quält ein leises Angstgefühl. Von Pödefi. Mich quält ein leises Angstgefühl. Ich möchte nicht sterben auf weichem Pfühl, will mich nicht qualvoll in Kissen wälzen, will nicht langsam verwelken, zerschmelzen, wie die Kerze, die man im Zimmer vergisst, wie die Blume, die ein Wurm zerfrisst. Ein Baum will ich sein und im Blitze zersplittern, vom Sturm entwurzelt den Boden erschüttern, ein Fels, den der Donner vom Riffe löst, mit Titanenfaust in die Tiefe stößt, wenn einst ein freiheitstrunkener Geist die Sklavenvölker dem Schlummer entreißt, sie sich den Schlaf aus den Augen reiben und Weltfreiheit auf die Fahne schreiben und auf gemeinsamem Kampfesplane mit flammendem Antlitz und blutroter Fahne dem Tyrannen entgegentreten und die schmetternden Kriegstrometen weithin erschallen. Dann will ich fallen, mein letztes Stöhnen verschlinge das Dröhnen der Schlachtkolosse und wiehernde Rosse sollen über mich fliegen. So will ich liegen, bis einst der große Begräbnistag graut, da man mit Trauergesängen und ernsten, gemessenen Klängen die toten Helden dem Grabe vertraut, die dir, o Freiheit, sich weiten, dir hohen Gebenedeiten. Ende von Mich quält ein leises Angstgefühl von Pödefi.